Tag für Tag wirst du konfrontiert mit deinen Grenzen. Tag für Tag ziehst du aus deinen Fehlern die Konsequenzen. Tag für Tag wachst du auf und bist allein. Tag für Tag wünschst du dir, nie wieder einsam zu sein. Tag für Tag willst du nur etwas bewegen. Tag für Tag steuerst du dein eigenes Leben.